Fit in Deutsch 2. Modelltest 2. Hören Teil 2. Du hörst ein Gespräch zwischen zwei Jugendlichen. Zu dem Gespräch gibt es Aufgaben. Kreuze an, richtig oder falsch. Das Gespräch hörst du zweimal. Beispiel. Hallo Lena. Hi Sophie. Du Lena, ich gehe heute Abend zum Sport. Kommst du mit? Nein, leider habe ich keine Zeit. Ich muss Mathe lernen. Und morgen Abend? Morgen Abend? Ich weiß es noch nicht.